King FM. Die Tom Kolbe Show. Ach ja, Wochenende. Ich grüße Sie. Ich bin der Tom und heute entführe ich Sie in das wunderbare Macau. Der Travel-Geheimtipp heute sozusagen. Dann gibt es karibisches Feuer mit dem Original Cuban Circus. Der gastiert nämlich noch bis Mitte September im Legoland Deutschland und ist absolut sehenswert für die ganze Familie. Ich habe mit Artisten dieses Zirkuses gesprochen, der übrigens ganz ohne Tiere Programm macht. Ist ganz wichtig. Es gibt außerdem Motorsport-Neuigkeiten von der United Sports Car Championship. Zum Thema Finanzen und Senioren habe ich mich mit Tanja Beller vom Bankenverband unterhalten, der dazu eine recht erhellende Studie herausgebracht hat. Und beim nachfolgenden Thema überlegte ich erstmal, fällt das wirklich noch unter die Prämisse Lifestyle? Ich habe mich dann doch entschieden, dieses Thema zu machen, denn bei vielen Eltern geht gerade die Frage um, was mache ich, wenn mein Kind in der neuen Schule oder in der neuen Klasse nicht klarkommt? Wen kann ich ansprechen? Das sind Fragen, die das aktuelle Familienleben belasten und ich habe mich deshalb mit Simone Fleischmann, Schulleiterin und Leiterin der Abteilung Berufswissenschaft beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV über genau diese Dinge ausführlich unterhalten. Ich habe mit ihr gesprochen. Im Business-Thema geht es heute um soziales Engagement von Unternehmen. Lohnt sich das? Eine Frage, die meine Kollegin Ariane Schmidt-Böckeler gegenüber Stefanie Effner von Coca-Cola Deutschland gestellt hat. Und ich war zu Besuch bei Familie Draht aus Hannover. Die Drahts haben nämlich ein Experiment gewagt. Sie machten an der Côte d'Azur Urlaub und zwar ganz ohne Handy, Smartphone, Tablet und so weiter und so weiter. Was dabei herauskam? Darüber berichten die beiden Töchter, Mutter und Vater Draht, nachher hier in der Sendung. Und natürlich gibt's auch wieder jede Menge Musik. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in den nächsten 2 Stunden. A car, it's as big as King FM, die Tom Kolbe Show. Just In Macau haben die Menschen dieser Tage alle Hände voll zu tun. Regierung, Tourismusbehörden, Hotels, Spielcasinos und Einwohner stecken mittendrin in den Vorbereitungen zu einem der größten Feste, das die südchinesische Halbinsel je gesehen hat. Denn die Sonderverwaltungsregion wird im Dezember 10 Jahre alt. Am 20.12.1999 wurde Macau von Portugal an China übergeben. Was sich in dieser Zeit in Macau getan hat, ein Bericht von Henry Barchett. Aus dem einstigen Spielerparadies ist eine Boomtown geworden. Ultramoderne Mega-Resorts mit riesigen Shopping-, Spa-, Restaurant- und Entertainment-Komplexen schießen wie Pilze aus dem Boden. Allein im August nahmen die Casinos in Macau fast 1 Milliarde Euro ein, weit mehr als in Las Vegas, so Tourismus-Vizedirektorin Maria Fernandez. Das Glücksspiel wurde in Macau schon 1840 legalisiert. 2002 haben wir dann das Monopol aufgelöst. Damit kamen die Investoren und mit ihnen der Konferenz- und Ausstellungstourismus. Der Glücksspielsektor hier ist einmalig. Durch den Einfluss von Ost und West hebt sich Macau vom Rest der Welt ab. 450 Jahre wurde Macau von Portugal verwaltet, dann an China übergeben und schließlich zum Sonderverwaltungsgebiet erklärt. In den letzten 10 Jahren hat sich die europäisch-asiatische Mischkultur weltweit einen Namen gemacht. Die Altstadt wurde 2005 sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Doch im Geburtsjahr setzt das Glücksspielparadies auf Wellnesskultur. Zum ersten Mal werden Aspekte der chinesischen Medizin mit traditionellen Wellness-Elementen kombiniert. In riesigen neuen Gesundheitskliniken wird es um Medizin und um Ästhetik gehen. Die Menschen sollen sich besser fühlen, sowohl körperlich als auch geistig. Der Gesundheitstourismus soll die Wirtschaft noch weiter ankurbeln. Seit des Handovers vor 10 Jahren sind die Besucherzahlen explodiert. Allein im letzten Jahr kamen 23 Millionen Besucher nach Macau, darunter fast 30.000 Deutsche. Zum Jubiläum sollen es noch mehr werden, hofft Maria Fernandez. Wir haben ein Komitee zur Planung der vielen Feiern und Events für Macau. Dazu gehören Ausstellungen in unseren Zielmärkten und spezielle Package-Angebote. Auch wenn wir in vielem sehr chinesisch sind, so lieben wir unseren Wein und wir wissen, wie man feiert. Wer mitfeiern möchte, kann speziell zum 10. Geburtstag ab diesem Winter erstmals Pauschalreisen nach Macau buchen. Macau lohnt sich also und wer plant, sich Macau einmal genauer anzusehen? Mehr Informationen habe ich jetzt für Sie zusammengestellt unter kingfm.net/Macau. Sundown, Friday night, uptown, city lights, here I go, started out, I like, dressed up, out the door, so damn ready for one night, maybe more, I like, red strobe light, hot floors, dirty minds, when you cross my way, I like, just you and I, touch at first sight. And the world around us won't stop turning tonight. I like, I'm losing control right now, and I feel it's right. I like, we're coming, there's a moment, I won't let you go. Hey there, pure star, let's go way too far. Come a little closer. I like hot looks up and down, we're dancing on sleazy ground. Bet you wanna get it on. I like, you've got me downright electrified. Don't stop the ride. I like, just you and I, here and now. What a night. I. And the world around us won't stop turning tonight. I like, I'm losing control right now, and I feel it's right. I like, we're caught in this moment. I won't let you go. We'll be right back. dance all night, don't stop the music. I like, I can't refuse it. Dance all night, don't stop the music. I like, I can't refuse it. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Slowly turn away. Waren Sie eigentlich schon mal im Legoland Deutschland? Auch wenn die Ferien jetzt zu Ende gehen, lohnt sich auf jeden Fall mal ein Kurztrip dorthin, denn im Legoland können Sie und Ihre Kids jetzt karibisches Feeling erleben. Dort gastiert noch bis Mitte September der Original Cuban Circus mit lateinamerikanischen Rhythmen, einer exotischen Kulisse und atemberaubender Akrobatik sorgt er für staunende Gesichter. Ich war für Sie da und habe die Artisten getroffen. In der Lego-Arena des Freizeitparks blickt das Publikum gebannt den Akrobaten nach. Wie sie wild durch die Luft wirbeln, zu schneller karibischer Musik vollführen sie eines der schwierigsten Kunststücke, erklärt Jordanka Consuegra Quesada vom kubanischen Zirkus. Das ist die federnde Stange, auch bekannt als Russian Bar. Vor allem, weil die Akrobaten sehr schwierige Saltos machen und weil man es nicht an einem Tag lernt. Es ist ein sehr hartes Training, aber das Publikum ist vom großen Salto immer sehr beeindruckt. Beeindruckend sind ebenfalls die Nummern am fliegenden Tuch und auf dem Hochseil. Damit alles federfrei klappt, muss jeden Tag geübt werden. Wir trainieren jedes Mal, wenn wir mit einer Show fertig sind. Du bist zwar danach fertig und müde, aber wenn man die Kunststücke wieder erneut übt, ist man doppelt vorbereitet. Ebenso eine hohe Kunst ist es, das Publikum zum Lachen zu bringen. Dazu brauchen die kubanischen Clowns keine großen Worte bei ihren Komikeinlagen. Der Auftritt im Park ist für Raimund Cruz Ortega vom Zirkusteam eine ganz besondere Herausforderung. Das Legoland-Publikum ist sehr speziell, da ein großer Teil des Publikums Kinder sind. Und das ist in meinem Fall etwas sehr Wichtiges, weil ich Clown bin und Kinder geben dir das Lachen zurück. Der Spaß ist sehr wichtig. Mehrmals täglich finden die Aufführungen des Original Cuban Circus statt. Dabei kommt der Spaß aber auch für die Artisten nicht zu kurz. Zwischendurch hatten sie bereits Zeit, die über 50 Attraktionen in den 8 Abenteuerwelten zu entdecken, so Jordanka Consuegra Quesada. Mir erscheint Legoland Deutschland vor allem wie ein Traum und es gefällt mir sehr gut. Ich bin noch nie an so einem schönen Ort gewesen. So bunt, so viele Figuren. Ich fühle mich wieder wie ein kleines Mädchen. Noch bis zum 14. September gastiert der kubanische Zirkus im Legoland Deutschland und ist übrigens sogar im Eintrittspreis inklusive. Mehr Informationen auf kingfm.net/legoland1. Everybody all around the world, stand up, humble brothers, joining our hands, united we're stronger, fighting for peace, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could, I'd make this world a better place. If only I could, I'd make this world a better place. Colors joining together, Love me. Zum Thema Motorsport. Dirk Müller, Deutschland, hat den ersten Podesterfolg für das BMW-Team RLL nach 4 Rennen in der United Sports Car Championship USCC perfekt gemacht. Nach einem aufsehenerregenden Stint kam er im BMW Z4 GTLM mit der Startnummer 56 in der GTLM-Klasse auf Platz 2 ins Ziel. Bill Oberlin aus den Vereinigten Staaten und Andy Priol aus Großbritannien wurden im Schwesterauto Achte. Müller übernahm das Fahrzeug nach nur 8 von insgesamt 61 Runden von Edwards, der von der Pole Position gestartet war. Mit viel Geschick konnte Edwards dem ersten Unfall des Rennens entgehen und brachte den BMW Z4 GTLM lediglich mit einer leichten Beschädigung in die Box. In den Schlussminuten des Rennens lieferte sich Müller eine Verfolgungsjagd mit dem am Ende siegreichen Ferrari von Giancarlo Fisichella aus Italien und Pierre Kaffer Deutschland. Zugleich wurde er von der hinter ihm liegenden Viper unter Druck gesetzt, konnte aber den zweiten Rang verteidigen. Im BMW Z4 GTLM mit der Nummer 55 übernahm Oberlin den Start und übergab das Fahrzeug am Ende der 24. Runde an Priol. Bei seinem Stop fiel Priol aufgrund einer Verzögerung in der Box um 2 Plätze zurück. Auch bei den späteren Restarts im Rennen büßte er 2 Positionen ein. Am Ende stand Platz 8 zu Buche. In der GTD-Klasse konnten Dane Cameron aus den Vereinigten Staaten und Markus Paltala aus Finnland im BMW Z4 GTD von Turner Motorsport ihren dritten Saisonsieg feiern. Mehr zum Thema BMW und Motorsport auf kingfm.net/lifestyle. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Ooh, Ums Finanzielle kümmern sich viele nur ungern. Naja, vor allem die Jüngeren verwenden mehr Zeit für die Recherche nach dem neuesten Smartphone und der günstigsten Urlaubsreise als für die regelmäßige Kontrolle ihrer Kontoauszüge, geschweige denn mit einem ausführlichen Vergleich verschiedener Produkte der Geldanlage. Doch wie sieht es damit bei den Senioren aus, bei den über 60-Jährigen, den über 60-jährigen Firmeninhabern zum Beispiel? Haben die Lust dazu, sich mit ihren eigenen Finanzen zu beschäftigen? Im Gegensatz zur jungen Generation haben die Ü60er ein größeres Interesse, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen, sagt Tanja Beller vom Bankenverband, der diesbezüglich eine Seniorenstudie in Auftrag gegeben hat. Nach unserer Umfrage haben 6 von 10 der über 60-Jährigen angegeben, dass ihnen Informationen über Geldangelegenheiten und Finanzen wichtig oder sogar sehr wichtig sind. Und es macht ihnen Spaß, sich um ihre Finanzen zu kümmern. Sie nehmen sich dabei auch deutlich häufiger Zeit für die eigene Finanzplanung. Das war für uns durchaus überraschend, denn andererseits empfinden doch die meisten Älteren das Thema Finanzen als eher kompliziert. Senioren sind außerdem sehr, sehr sparsam. Und sie legen sogar Geld auf die hohe Kante. Na, wer hätte das gedacht? Sie sparen aber durchaus anders als Jüngere. Das heißt, für sie ist es wichtig, Geld verfügbar zu haben für den Notfall und natürlich auch für ihre Familie, also für Kinder und Enkel. Das steht ganz weit vorn. Weniger wichtig ist ihnen eine hohe Rendite. Sie parken sozusagen das Ersparte lieber im sicheren Hafen, wahrscheinlich auch zum Leidwesen der Banken und dem elektronischen Zahlungsverkehr stehen sie aufgeschlossen gegenüber. Mehr als ein Drittel der Senioren nutzt bereits das Online-Banking. So die Hälfte der über 60-Jährigen schaut sogar schon mehrmals in der Woche ins Konto und erledigt seine Bankgeschäfte über das Internet. Senioren sind also risikoscheu, aber sie nehmen sich mehr Zeit für ihre Finanzen, was sich viele junge Leute von dieser Generation abschauen könnten. Das meint Tanja Beller. Die meisten recherchieren zum Beispiel sehr ausführlich, wenn sie sich einen neuen Flachbildschirm kaufen wollen. Aber für die eigene Finanzplanung nimmt man sich häufig nicht sehr viel Zeit. Also da besteht einfach die Gefahr, dass man auf Dauer viel Geld verschenkt. Also ich finde, da ist was Wahres dran. Mehr Infos zur Studie über das Spar- und Finanzverhalten von Senioren finden Sie auch im Internet unter www.bankenverband.de. Und wenn Sie sich die Adresse jetzt nicht merken konnten, dann ganz einfach auf kingfm.net/bankenverband. Dort gibt es dann auch nochmal mehr Informationen zum Thema. Now that ain't working, that's the way you do it. me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. FM. Die Tonkolbe Show. Jetzt geht ja so langsam wieder die Schule los und in vielen Familien steht jetzt die Frage, wird sich mein Kind in der neuen Schule oder neuen Klasse eingewöhnen, zurechtfinden und so weiter und so weiter? Eigentlich ist das ja kein Lifestyle-Thema. Oder doch? Ich finde schon. Denn wenn die Kids Probleme mit der Eingewöhnung haben, ist auch das Familienleben nicht so unbeschwert, wie es eigentlich sein sollte. Und darum habe ich mich mit Simone Fleischmann getroffen. Sie ist Schulleiterin und Leiterin der Abteilung Berufswissenschaft beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV. Frau Fleischmann, wie lange dauert es in der Regel, bis sich die Kinder nach den Ferien wieder an das Schulumfeld gewöhnt haben? Prinzipiell glaube ich, dass nach 2-3 Wochen wieder so der Tritt gefasst ist. Schulanfänger brauchen schon mal bis Weihnachten. Oh, das ist ja doch eine ganze Weile. Welche Probleme können denn so in der Eingewöhnungszeit auftauchen? Es gibt Schülerinnen und Schüler, die dann abschalten, die einfach merken, jetzt wird's zu viel, jetzt klinke ich mich aus. Andere Kinder gehen eher den aggressiven Weg und zeigen Verhaltensoriginalität, die manchmal ein bisschen unangenehm sind. Andererseits gibt es Schülerinnen und Schüler, gerade größere in weiterführenden Schulen, die das auch verbalisieren und sagen, ich komme überhaupt nicht zurecht zurzeit. Wenn diese Probleme nach der Eingewöhnungszeit weiter bestehen, was können Eltern dann tun? Nicht lange warten, wenn ich merke, da läuft was nicht rund. Umso länger sich Kinder nicht wohlfühlen, umso länger Eltern mit so Problemen schwanger gehen, umso krasser ist die Problemlösung. Ganz easy lässt sich manches Problem lösen, wenn man schon gleich nach der ersten Auffälligkeit zur Lehrerin geht und sagt, sagen Sie mal, da stimmt doch irgendwas mit meinem Sohn gerade nicht. Woran kann es denn liegen, wenn sich Kinder nach dieser Zeit noch auffällig verhalten? Kann ADHS eine Ursache sein? Wenn Schülerinnen und Schüler sich länger nicht im System wohlfühlen oder positiv zeigen können, dann sind die Ursachen nie monokausal. Dass es leider nicht so einfach ist, dass wir sagen können, naja, die Sabine ist halt ADHSlerin und deswegen ist die so. Selbstverständlich kann es eine grundlegende Störung sein, die für alles verantwortlich ist. Meist aber gibt es dann zusätzliche Problematiken im sozialen Feld, im Leistungsbereich, die man auch noch mal genauer angucken kann, um dann so ein Störungsbild enger zu fassen und dann vor allem die richtigen Lösungen zu finden. An wen können sich dann die Eltern wenden, wenn sie die Vermutung haben, dass ihr Kind ADHS hat? Wenn wir mit den Eltern, Lehrer und vielleicht noch einem Beobachter nicht weiterkommen, ist es ein gutes Zeichen dafür, dass wir Spezialisten brauchen. Lieber einen Gang zu viel zum Kinder- und Jugendpsychiater als einer zu wenig. Ich bin sehr für frühe Diagnostik im Sinne von Ausschlussdiagnostik. Wenn ich mir sicher sein will, dass mein Kind kein ADHS-Kind ist, muss ich den Weg zum Kinder- und Jugendpsychiater gehen. Es kann halt kein anderer und die machen das auch gut. Und wer soll uns besser helfen als ein Kinder- und Jugendpsychiater im Bereich der ADHS-Diagnostik? Wie gehen Sie mit Kindern um, von denen Sie wissen, dass sie von ADHS betroffen sind? Jedes ADHS-Kind ist genauso wie jedes andere Kind individuell. Bei jedem Kind mit diesem Störungsbild sollten wir überlegen, wo ist die optimale Sitzposition. Es gibt ADHS-Kinder, die können nur alleine und nur vorne sitzen. Und es gibt Kinder, für die ist es die Hölle, alleine und vorne zu sitzen. Bei der Menge der Leistungsarbeit gibt es Kinder, die brauchen doppelt so viel, können sich das auch alleine aus einer Lerntheke aussuchen. Und es gibt Kinder, die brauchen Autobahn. Und Autobahn fahren heißt, ich sage alles als Lehrerin, was dieses Kind jetzt tut, was es in 5 Minuten und was es in 10 Minuten tut. Sie sehen ADHS-Therapie als Teamwork. Wie sollte das bestenfalls aussehen? Ich glaube, jede Lehrerin, jeder Lehrer, der ein Kind hat mit der Diagnostik ADHS, braucht Hilfe, weil wir eben nicht Kinder- und Jugendpsychiater sind. Und ich genieße es und habe das auch immer gemacht, diese Roundtable-Gespräche zu haben. Dass man wirklich sich mal 1,5 Stunden Zeit nimmt, alle Lehrer, die das Kind unterrichten, der Hausarzt, der vielleicht der Erste war, der das losgetreten hat, der Kinder- und Jugendpsychiater, der Therapeut, vielleicht noch die Familienhilfe, die Eltern selbstverständlich, sodass wir einmal 1,5 Stunden nur für dieses Kind investieren und die tragen uns in der Regel das ganze Schuljahr. Wo können denn Eltern und Lehrer weitere Informationen finden? Ich denke, dass es vor allem Berufsverbände sind, wie auch der Psychologenverband, dass es Verbände sind, wie jetzt der unsrige, also ein Lehrerverband auf Bundesebene, aber dann auch spezifische Homepages, unter anderem adhs-zukunftsträume.de. Und das ist eine Homepage, die ich jetzt selber kenne, wo ich weiß, dass da einfach gute und professionelle Materialien zu kriegen sind und gute Anlaufstellen. Simone Fleischmann, Schulleiterin und Leiterin der Abteilung Berufswissenschaft beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV. Und alle Informationen sowie die Niederschrift des Interviews finden Sie jetzt auf kingfm.net/adhs. King FM, die Tom Kolbe Show. Man up in the sky, I know that won't you cry to see the world that you put together just changing like the weather? Man up in the sky, man up in the sky, way up above my head. Man up in the sky. I know that you can hear every word I said. Man up in the there are sky. Those who don't believe in what they cannot see. Man up in the but sky. I know that you are there. See me going wrong. Man up in the sky. I know that you are there. And you're living everywhere. Man up in the sky. Lord, Lord. Father of us, all men in the sky. Man up in the sky. Father of us, all men in the sky. Nun zum heutigen Business-Thema soziales Engagement von Unternehmen. Lohnt sich das? Preis und Qualität sind heutzutage nicht mehr alleine kaufentscheidend. Immer mehr Verbraucher achten darauf, ob und wie ein Unternehmen sich sozial engagiert. Mehr als ein Drittel der Deutschen sind laut einer Studie bereit, für Produkte verantwortungsvoller Unternehmen tiefer in die Tasche zu greifen. Mehr dazu von meiner Kollegin Ariane Schmidt-Böckele. Ich finde das gut, wenn sich Unternehmen engagieren. Ökologische Projekte. Auf jeden Fall humanitäre Projekte und Projekte im sozialen Bereich. Wenn ich tatsächlich gleichwertige Produkte habe, und dann kann das schon ausschlaggebend sein, ja. In Sachen Engagement sind deutsche Unternehmen vorbildlich. Im internationalen Vergleich belegen sie vor Italien und Finnland den ersten Platz. Wir stellen unsere Getränke überall her und möchten einfach ein guter Nachbar sein, sagt Stefanie Effner von Coca-Cola Deutschland. Der Getränkehersteller unterstützt ganz bewusst Projekte auf regionaler Ebene. Das passiert beispielsweise über den Aktionsmonat Nachhaltigkeit. Da ermöglichen wir unseren Kollegen, einen Tag lang in sozialen Einrichtungen oder Umweltprojekten anzupacken. Und jedes Jahr tun so über 600 Kollegen Gutes. Auch international zeigt das Unternehmen soziale Verantwortung. Es gibt ein Projekt, das heißt Last Mile, die letzte Meile. Hier geht es darum, Wissen zu teilen, denn Coca-Cola gelangt in die entlegensten Winkel der Welt, die notwendigen Medikamente aber nicht. Und deshalb engagieren wir uns hier mit unseren Partnern, um die Medikamentenversorgung in Afrika dauerhaft zu verbessern. Wären reine Geldspenden da nicht einfacher? Geld ist sicherlich wichtig, aber hier geht es um mehr als Geld. Es geht nämlich um Hilfe zur Selbsthilfe. Wir geben unser Wissen an afrikanische Gesundheitsbehörden weiter und die können dann selbstständig und dauerhaft ihre Prozesse verbessern. Und dass das sehr erfolgreich ist, kann man in Tansania sehen. Da konnten in den letzten Jahren die Versorgung von Medikamenten teilweise bis zu 30% verbessert werden. Tja, und vielleicht überlegen Sie ja auch gerade, was Sie mit Ihrem Unternehmen sozial in Ihrer Region oder darüber hinaus unternehmen können, unternehmen möchten. Wenn Sie eine Idee haben, beziehungsweise wenn Sie schon an einem Projekt arbeiten, dann lassen Sie es mich wissen hier bei kingfm.net. In meiner Sendung berichte ich sehr gern darüber. Meine E-Mail-Adresse tom@kingfm.net. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like just rise. till you get enough. Thank you. Einen etwas anderen Abenteuerurlaub hat Familie Drath aus Hannover hinter sich. 5 Tage waren Börge und Wiebke mit ihren 3 Kindern mit Canvas Holidays im Komfort-Campingurlaub an der Côte d'Azur. Dabei verzichteten sie komplett auf ihre Handys, ihr Tablet und ihre Spielkonsole. Ob das für sie auch funktioniert, kann ich Ihnen nicht sagen. Also, ich habe auf jeden Fall die Familie nach dem Experiment besucht. Zu Hause ist das Smartphone für die 15-jährige Shania ein ständiger Begleiter. Das Wichtigste am Handy ist eigentlich Freunden schreiben, meine Kamera und halt die Musik, die ich darauf habe, und es ist halt auch sehr praktisch immer für unterwegs. Bei Ankunft auf dem Campingplatz Holiday Marina an der Côte d'Azur wurden alle Multimedia-Geräte abgegeben. Erste Entzugserscheinungen gab es gleich bei Vater Drath. Am Anfang war es wirklich ein bisschen schwierig, ganz einfach, weil es ja so ist, dass man sich ein bisschen abhängig macht von dem iPhone. Es hat ja sehr viele Funktionen, die Kamera ist sehr gut, man hat also alles inklusive dabei. Ja, und das fehlte uns maßgeblich. Die 9-jährige Delphine, schöner Name, ungewöhnlich, aber schön, hat aber auch gleich die Vorteile gesehen. Das Gute war, dass keiner mit dem Handy da rumgehangen hat und irgendwie WhatsApp-Nachrichten lief. Ohne die Technikablenkung wurde mehr zusammen unternommen, stellte Shania fest. Gemeinschaftsspiele und lange Zeit fürs gemeinsame Essen und auch gemeinsam vorbereiten und sowas. Ein Problem kam ganz unerwartet, denn seit dem Handyzeitalter tragen die Drahts keine Armbanduhren mehr. Wir standen plötzlich da und keiner wusste, wie spät es ist. Wir haben dann sehr süß dann Sonnendeutung gemacht. Bei der Kamera war es ein bisschen schwerer, da hatten wir nicht gut vorgesorgt. Das haben wir am meisten vermisst. So wurde einfach in den Tag gelebt und die Möglichkeiten des Canvas Campingplatzes an der Côte d'Azur voll ausgeschöpft, berichtet Wiebke Drath. Wir haben Basketball gespielt, Tischtennis gespielt. Wir waren in Saint-Maxime an einer kleinen Bucht. Dann waren wir in Saint-Tropez auf dem Markt. Die Gegend dort um diesen Campingplatz lädt eigentlich nur ein, um dass man Ausflüge macht mit der ganzen Familie. Für die Mutter war das Mobilheim mit Küche auf dem Campingplatz die richtige Entscheidung für das Experiment. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, denn jedes Hotel hat WLAN, hat Fernseher und das hat man ja so gar nicht. Man ist praktisch in seinen kleinen, in Anführungsstrichen, 4 Wänden mit seiner Familie unter sich und man kann wirklich abschalten. Für die frühe Abreise am Ende des Urlaubs mussten die Mobilheim-Nachbarn als Wecker einspringen, bevor alle wieder ihre Technik anwerfen konnten. Und wenn Sie auch mal einen Campingurlaub ohne Technik ausprobieren möchten, finden Sie auf canvasholidays.de passende Plätze dafür. Falls Sie das jetzt nicht mitschreiben konnten, schauen Sie ganz einfach später nochmal nach auf kingfm.net/camping. We'll be right back. Tja, das war's dann auch schon wieder in dieser Woche mit der Tom Kolbe Show hier bei King FM. Ich bin Tom Kolbe. Und wenn Sie Fragen zur Sendung haben, wenn Sie etwas äußern möchten, was Ihnen gerade auf dem Herzen liegt, wenn Sie Themenideen haben, dann schreiben Sie mir ganz einfach eine Mail. tom@kingfm.net, tom@kingfm.net. Oder Sie können mich ja auch auf Twitter ansprechen. twitter.com/tomkolbe, twitter.com/tomkolbe. Tom Kolbe, das ist mein Benutzername auf Twitter. Da erreichen Sie mich auf jeden Fall zu jeder Zeit persönlich. Die begleitenden Beiträge dieser Sendung finden Sie wie immer unter kingfm.net/lifestyle, nochmal so als Überkategorie sozusagen. Und ich freue mich schon auf Sie nächste Woche. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind. Machen Sie's gut. Ihr Tom. Tschüss. time I go where she wants me to go. She said maybe. Sisters, everybody knew what they were talking about.